بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. In name of Allah, this is Alabama, this is from Herzegen, Allah's Segen und Heil. Barmherzigkeit in Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, eines der größten Probleme, denen sich ein Da'iyah, das heißt jede Person, die zu Allahs Weg einlädt, und das sind wir alle inshallah ta'ala, jeder auf seine Art und Weise, eines der größten Probleme, denen sich ein Da'iyah entgegengestellt vorfindet, ist, dass er vorfindet, dass manche Menschen sich nicht dem ergeben, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Weder fügen sie sich, noch geben sie sich mit dem zufrieden, was sie zu hören bekommen an Texten vom Koran und der Sunna. Und wir wissen, dass die gesamte Religion aufgebaut ist auf diesem Prinzip, auf wir hören und gehorchen. Eine der gefährlichsten Sachen ist, wenn du bei einem Menschen entdeckst, dass er anfängt zu sagen, ich denke, es ist aber so, meine Meinung ist aber so, und er anfängt, die Texte aus dem Koran und der Sunna zu verwerfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim klipp und klar, es steht weder einem Mann noch einer, es steht weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau zu, wenn Allah und seine Gesandte eine Entscheidung getroffen haben, dass sie hierin die Wahl haben. Dass sie hierin die Wahl haben. Und wer sich Allah widersetzt und seinem Gesandten, der ist fürwahr in einem offenkundigen Irrtum. Es gibt verschiedene Arten von Menschen. Die Menschen sind von verschiedenen Kategorien, wenn sie etwas zu hören bekommen aus dem Koran und der Sunna. Wie gehen sie damit um? Ich möchte euch heute von 5 Kategorien berichten und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass keiner von uns zu diesen Kategorien gehört, und sollte, dann soll er sich jetzt fest vornehmen, nicht mehr zu diesen Kategorien zu gehören. Die erste Kategorie ist, liebe Geschwister, Leute, die die Texte einfach verwerfen. Sie verwerfen sie, weil sie einfach nicht zu dem passen, zur Situation passen, in der sie sich befinden. Das heißt, aufgrund einer inneren Neigung, sie wollen einfach diese Texte nicht akzeptieren und verwerfen sie, indem sie zum Beispiel sagen, ja gut, das stimmt zwar, was du sagst, aber ich habe auch einen anderen Gelehrten sagen hören, der etwas anderes gesagt hat. Und das ist ja nicht das Problem, nur die Frage ist, wieso akzeptierst du dann die Aussage des anderen und akzeptierst nicht die Aussage des Da'iyah, der vor dir steht? Und deine Aufgabe ist es, immer der Wahrheit nachzustreben, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wenn ihr euch uneinig seid, und das ist ein Fall der Uneinigkeit, wenn ihr euch uneinig seid in einer Sache, dann bringt sie vor Allah und seinen Gesandten, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Die zweite Kategorie sind Menschen, die das, was sie hören an Texten vom Koran und der Sunna, wenn sie zu etwas Gutem aufgefordert werden oder angehalten werden, etwas Schlechtes zu unterlassen, dass sie diese Anordnung Allahs einfach uminterpretieren und sagen, naja, das ist nicht so gemeint, das ist anders gemeint, und sie interpretieren den Text so lange um, bis sie selbst nicht mehr durch diesen Text angesprochen sind. Und das ist natürlich nichts anderes als ein Verwerfen dieser Texte, nur auf freundliche Art und Weise, wenn man das überhaupt so ausdrücken kann. Die dritte Art von Menschen sind diejenigen, die anfangen zu philosophieren und sagen, naja, das stimmt zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so gesagt hat und so angeordnet hat, aber es gibt Wichtigeres als das und man muss mit dem Wichtigeren anfangen. Und es stimmt zwar, dass man mit dem Wichtigsten anfangen soll, aber auch das weniger Wichtige bleibt wichtig und bleibt eine Anordnung Allahs oder seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und bist du derjenige, der die Prioritäten setzt, oder überlässt du das lieber Allah und seinem Gesandten, beziehungsweise denjenigen, die sie beide am besten verstanden haben, und zwar die Gelehrten der Religion? Die vierte Kategorie sind Menschen, die hören, aber sie setzen nicht um. Sie sind ähnlich, wie Allah berichtet hat über das Volk der Schrift, das gesagt hat, wir hören, aber wir gehorchen nicht. Wir hören, aber wir widersetzen uns, möge Allah uns davor bewahren. Und die fünfte Kategorie von Menschen sind diejenigen, die demjenigen Da'ia, der vor einem steht, nicht vertrauen. Aus verschiedenen Gründen. Entweder weil er zu jung ist, oder weil er zum Beispiel kein Araber ist, oder weil er sich selbst, weil er tatsächlich mehr Wissen hat als derjenige, der vor ihm steht, kann ja alles sein. Aber manchmal ist es auch so, dass die Sache nicht akzeptiert wird, weil es wieder auf eine innere Neigung trifft und man möchte die Sache einfach nicht akzeptieren. Denn wenn dieser Da'ia dir etwas erzählen würde, wenn dieser Da'ia, den du manchmal als vielleicht zu streng bezeichnest oder in ähnlichen Worten, dir etwas erzählt über wie man die beiden Vergesslichkeitsniederwerfungen nach dem Salah macht oder wie hoch der Nisab von Zakat ist oder wie man die Hajj zu verrichten hat, dann akzeptierst du, was er sagt. Aber wenn es um andere Sachen geht, wenn dich darauf hinweist, dass du gerade etwas machst, was Allah und sein Gesandter nicht zufrieden stellt, dann lehnst du ihn ab als unvertrauenswürdig. Aber der eigentliche Grund ist natürlich die innere Neigung, möge Allah uns davor bewahren. Und es gibt viele Beweise, liebe Geschwister, dass man sich genau an den Wortlaut des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu halten hat. Als einmal Abdullah ibn Umar den Hadith über die fünf Säulen des Islam berichtet hat, hat ein Mann versucht, diese Worte nachzusprechen, um sie auswendig zu lernen. Und dann hat er die Reihenfolge der fünf Säulen verwechselt. Und dann sagte ihm Abdullah ibn Umar, nein, erst erwähnst du das eine und dann das andere. So habe ich es vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört. Und auch in dem berühmten Hadith von Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, in dem er uns berichtet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, was man sagen soll, wenn man sich auf seine rechte Seite auf sein Bett abends hingelegt hat, um zu schlafen, dann soll man ein bestimmtes Bittgebet sprechen. Und dazu gehört, dass man sagt, sinngemäß, ich glaube an den Gesandten, an den Propheten, den du entsandt hast. Und dann hat er das wiederholt, Al-Bara radiallahu anhu, und hat es verwechselt. Er hat gesagt, aus Versehen, statt der Prophet, hat er gesagt, der Gesandte. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, du sollst sagen, der Prophet, und ich glaube an den Propheten, den du entsandt hast. Schaut euch an, liebe Geschwister, es geht nur um ein Bittgebet. Und zweifellos ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs und der Prophet Allahs. Aber man darf trotzdem die Worte des Propheten sallallahu nicht einfach grundlos austauschen. Und auch zu den Texten, die heutzutage leider verfälscht werden und zurückgewiesen werden, gehören die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihr sollt fasten, wenn ihr den Neumond seht, und ihr sollt euer Fasten brechen, wenn ihr den Neumond erneut seht. Manche Leute sagen, wir befinden uns heute in einem fortschrittlichen Zeitalter. Die Menschen damals kannten die Berechnungen nicht. Subhanallah. Das heißt, wenn wir uns an das halten, an was woran die Menschen sich früher gehalten haben, dann begehen wir einen Fehler. Wie soll das funktionieren? Wie sollen wir falsch liegen, wenn wir etwas machen, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam? Und die Religion damals und die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, galten sie nur für seine Zeit? Allah subhanahu wa ta'ala wusste nicht, dass es heutzutage Menschen geben wird, die berechnen können. Und damals konnte man auch berechnen. Nicht, dass man denkt, damals konnte man nicht berechnen. Und dann verlässt man sich auf Berechnungen, astronomische Berechnungen, die man selbst überhaupt nicht versteht. Und unterlässt das Klare, was man mit dem eigenen Auge sehen kann, für eine Sache, die man selbst nicht versteht. Das passt vorne und hinten nicht. Und dafür gibt es natürlich sehr viele Beweise, aber ich möchte eines der klarsten, logischsten Beweise euch vorstellen. Und zwar geht es darum, in diesem Jahr, wir befinden uns im Jahr 1433, haben die Astronomen Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, dass der Neumond vom Ramadan am Donnerstag bereits schon geboren wird, wie man so schön sagt. Nur das wird in Südamerika der Fall sein. An einem Zeitpunkt, an dem bereits der Freitag bei uns eingetroffen ist. Das heißt, der Fajr, die Morgendämmerung des Freitags wird bereits schon eingetroffen sein, wenn der Neumond in Südamerika gesehen wird. Wollen die Leute, die sich an die Berechnungen halten von uns etwa, dass wir am Freitag fasten und zum Fajr am Freitag unsere Absicht fasten, obwohl der Neumond auf keinen Teil der Welt, weder mit dem Auge noch mit den astronomischen Berechnungen gesichtet worden konnte? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir können nicht im Voraus fasten, wenn wir wissen, dass in ein paar Stunden wird er irgendwo gesichtet werden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen, ich habe keinen Zweifel, dass die Leute, die so etwas propagieren, eine gute Absicht haben. Aber sie haben nun einmal die Wahrheit verfehlt, zweifellos. Und deswegen lass dich nicht in die Irre führen, aufgrund der vielen Leute, die diesen Berechnungen befolgen. Allah sagt im Koran, und wenn sinngemäß, und wenn du den meisten Menschen, die auf der Erde sind, gehorchst, so werden sie dich vom Weg Allahs abbringen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Gemeinschaft diejenige Gruppe unter den Muslimen sein wird, die erfolgreich sein wird von den 73 Gruppen. Und manche Leute denken, die Gemeinschaft ist die Mehrheit. Und das ist falsch. Die Gemeinschaft ist nicht die Mehrheit, sondern die Gemeinschaft ist diejenige, die sich hält an das, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Und deswegen sagte Abdullah bin Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, du bist die Gemeinschaft, selbst wenn du eine einzige Person bist. Du bist die Gemeinschaft, selbst wenn du eine einzige Person bist. Deswegen, liebe Geschwister, ich habe keinen Zweifel, dass die meisten von uns dieses Thema als selbstverständlich ansehen, aber ich wollte darauf hinweisen, damit diese Themen, die jetzt noch als selbstverständlich gelten, nicht eines Tages keine Selbstverständlichkeit mehr sein werden. Und so warten wir inshallah ta'ala den kommenden Donnerstagabend ab, denn von Donnerstag auf Freitag wird sich inshallah entscheiden, ob Freitag Ramadan ist oder Samstag, und wir erwarten die Verkündung des Hohen Rates inshallah ta'ala, wann wir dann fasten werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten gemeinsam annehmen. Möge Allah uns so lange leben lassen, dass wir den Ramadan komplett erleben und noch mehr. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir auch unser Gebet verrichten. Und viele Menschen von uns haben sich daran gewöhnt, Zakat im Monat Ramadan zu verrichten. Deswegen lieber jetzt schon, liebe Geschwister, sich darauf vorbereiten, jetzt schon berechnen und jetzt schon nach Leuten suchen, die Zakat berechtigt sind zu empfangen. Und der Nisab, das heißt der Betrag, den man ein Mondjahr lang gehabt haben muss, besteht bei Silber bei 428,4 Euro, das heißt 430 Euro ungefähr. Das heißt, wenn jemand so viel Geld ein gesamtes Jahr lang gehabt hat, dann muss er vom gesamten Betrag, nicht nur von den 430, sondern vom gesamten Betrag, so viel, muss er 2,5% abgeben. Und man darf die Zakat weder seinen Eltern geben, noch seinen Kindern geben, noch Leuten geben, für die man aufkommen muss finanziell, für die man verpflichtet ist aufzukommen. Und nicht vergessen, dass man die Zakat auch hergeben muss von Ware. Das heißt, wenn du handelst mit Häusern oder mit Grundstücken oder handelst mit Autos oder anderen Wertgegenständen, dann musst du davor die Zakat entrichten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen akzeptieren. Allahumma.